Es ist 21.30 Uhr, hier ist der HR3 Radioservice. Zurzeit liegen uns keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Und es geht weiter mit der HR3 Club Night und dem Full House Rave live aus dem Forum der Festhalle Frankfurt. We'll be right back. Thank you. Es ist 22 Uhr, hier ist der HR3 Radioservice. Zurzeit liegen uns keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Und gleich zurück zur HR3 Club Night mit dem Full House Rave live aus dem Forum der Festhalle Frankfurt. Das ist die HR3 Club Night live aus dem Forum der Festhalle in Frankfurt. Das ist schon die zweite Scheibe, die Joey Beltram auflegt. Er ist hier an den Turntables jetzt noch bis Mitternacht. Danach kommt Pascal Feos. Wir sind live dabei hier von der Festhalle bis 2 Uhr. Die Party geht natürlich noch viel länger. Danach geht es dann weiter mit Gail San. Gerade eben habe ich gehört, Leute hätten sich beschwert, es gäbe keine Tickets mehr. Ist nicht wahr. Es gibt noch ein paar Tickets. Lohnt sich auf jeden Fall noch zu kommen. Ja, jetzt geht's hier ab. In der Messe in Frankfurt, im Forum, mit dem Full House Rave. HR3 Club Night. Thank you.

23 Uhr HR3 Radioservice. Zurzeit liegen uns keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Dienstagnacht ist es soweit. Mayday, the day X. Die HR3 Club Night ist in der Dortmunder Westfalenhalle live dabei und bringt ein Special von 0.05 Uhr bis 6 Uhr früh des 1. Mai. Bei uns mit dabei Lawrence Burden, Members of Mayday, Kenny Larkin, Carl Cox, Avex Live, Steve Buck, The Dentist Live, DJ Dick und die Hörer von HR3. Am 1. Mai ab 0.05 Uhr. Check it out and tune in. I'm gonna go. We'll be right back.

Joey Beltram live in der HR3 Club Night. Im Forum der Festhalle Frankfurt, der Full House Rave. Jetzt geht's weiter mit Pascal Feos. 001 HR3 Radioservice. Zurzeit liegen uns keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Und zurück zur HR3 Club Night mit dem Full House Rave live aus dem Forum der Festhalle in Frankfurt. We'll be right back. We'll be right back.